fast, I can feel the rain. You don't wanna fight, not feel your pain. But I gotta go hard, gotta go far. That don't mean that we gotta fall apart. I'ma stand tall for all of us. Cause fate on the phone and he calling us. We came from the ground and we crawling up. You can feel it in your fist when you boiling up. Come on. Ja, hallo und herzlich willkommen zur 7. Ausgabe von Road to Wrestling. Wir betrachten heute die WWE-Woche und heute ist bei mir der Talisman. Guten Tag, Wrestling! Jawohl. Wir machen heute keine Show diesmal an sich, wie du schon gesagt hast, sondern eine ganze Woche im Review. Wir gucken mal, was da so insgesamt abgegangen ist. Wie würdest du die Woche so kurz Fazit werten? Eher durchwachsen. Also ich fand War nicht so gut, Main Event und NXT auch eher so langweilig und SmackDown ging. Also war jetzt auch war nichts Gutes, aber war jetzt auch nicht so schlecht. Ja, also es ist wirklich eine Woche, die man auch auslassen könnte. Kann man fast leider so sagen. Aber wir gucken trotzdem mal, ob was Gutes dabei war, ne? Ja. Oh. Sollen wir dann direkt mit War beginnen? Würde ich sagen, ja. Und das ging ja schon ein bisschen turbulent los. John Cena hat eine Promo gehalten, diesmal sogar ein bisschen ernst. Ich meine, es geht ja schließlich um, wie hat das gesagt? A Shot at Redemption, ne? Ja. Ja, und der kam dann raus und hat ihn unterbrochen. Darren Young und, wie heißt der? Pat? Titus O'Neil. Ja, wie hat er sich genannt? Pancake Patterson. Auf jeden Fall scheint das sein alter Ego zu sein aus irgendeiner dieser ganz vielen YouTube-Shows, die WWE ich hat. Ich glaube, JBL und Cole Show oder. Ja. Aber ich bin mir auch nicht sicher. Meine Güte, da gibt's ja auch irgendwie 20 Formate oder so, da verliert man doch echt den Überblick. Ja. Ja, oder guckst du welche von den YouTube-Shows eigentlich? Nur manchmal, also wenn ich viel Zeit habe oder wenn mir mal ein bisschen langweilig ist. Okay. Gehst du dann auf die YouTube-Seite der WWE oder ja. Und surfst da rum? Ja. Ja. Ich persönlich muss sagen, ich schaue mir die wirklich nur an, wenn es wirklich irgendwie mir von Leuten empfohlen wird oder wenn ich irgendwo was Bestimmtes gehört habe. Also ich gucke eigentlich immer da Outside the Ring oder Michael, Chris Chaviel und Cole Show. Aber auch das auch nur selten. Die beiden Formate kenne ich jetzt nicht. Kannst du die ein bisschen beschreiben? Ja, bei Outside the Ring wird halt pro Video ein Superstar begleitet. Zum Beispiel beim Fotoshooting oder ich glaube bei Sheamus war es, wie er bei Liverpool war im Stadion und aha. Ja. Okay, also so bei Promoterminen dann. Ja. Ah, okay. Ja. Und die JBL und Cole Show, worum geht's da? Ja, da machen die eigentlich immer nur so ein bisschen Spaß. Zum Beispiel, da war, glaube ich, letztens so ein Talentshow oder irgendwie sowas. Okay, also all die, in Anführungsstrichen, lustigen Segmente, die es Gott sei Dank nicht in Raw schaffen. Mhm. Weil Raw ja nur 3 Stunden lang ist. Ja. Ja, aber dann trotzdem noch eine halbe Stunde überlängert. Ja. Man muss ja alle Leute unterkriegen. So auch Darren Young und Titus O'Neil. Oder Patterson, Pancake, wie auch immer. Ich glaube, den Namen müssen wir uns nicht merken. Nee, ganz sicher. Ja, Darren Young wurde schnell abgefrühstückt, nachdem so ein bisschen hin und her gewitzelt wurde. Wie fandest du den Einsatz der Primetime-Players hier? Ja, eigentlich ganz okay, weil ich dann nicht mehr John Cena sehen musste. Oder halt nur noch ganz kurz. Ja. Ja, das stimmt. Also, das Match ging jetzt 4 Minuten und Es hat damit angefangen, dass John Cena dominiert und dann sind sie in die Pause gegangen und dann hat er das Finish gezeigt und fertig. Ja. Ja, so kann man es auch machen. Warum nicht? Ich weiß nicht, also ist das jetzt eigentlich ein Ritterschlag für die Primetime Players, dass sie mal mit dem Großen in den Ring dürfen? Oder zeigt das einfach nur, wie ideenlos die Writer sind oder wie dünn das Roster eigentlich ist? Ich glaube eher B. Ich glaube, die haben keine Ideen. Ja, also wir müssen ihm irgendeinen Sieg geben. Lass uns mal Leute nehmen, denen es nicht schadet oder so, die wir sowieso nicht auf dem Plan haben, ja. Was hat John Cena jetzt geholfen, dieses Segment? Genau. Ja. Ich glaube, er hat nur ein, zwei Worte über The Rock gesagt und das war es dann auch schon. Ja. Und in, ich glaube, 2 Wochen ist ja schon WrestleMania. Ja, es der war... Aufbau der Fäden ist nicht so berauschend. Ja, wir haben es diesmal ein bisschen auf lauwarmer Flamme köcheln lassen. Ja. Ja, gut. Wie ja, fandest du überhaupt die letzte Warshow mit dem mit William Rudy, also mit dem Gedenk, mit der Gedenkshow? Muss ich sagen, fand ich stark und alle Leute, die sagen, oh, CM Punk hat jetzt gegen Kane verloren, das ja, hatte er, aber CM Punk ist mittlerweile so ein großer Talker, dass das ihn überhaupt nicht mehr anficht und zum anderen es ist halt auch einfach so, dass man das als Tribute-Show sehen muss und er hat ja dann noch seine Heat zurückbekommen, indem er die Urne gestohlen hat. Ja, und zur Fehde, die Kinder von Rudy haben der WWE das ja auch erlaubt. Ja, echt? Ja, die waren ja Backstage und ich glaube, die Booker haben die gefragt, ob das so für sie okay wäre. Mhm. Da haben sie auch gesagt, dass Paul Bearer das auch so wollen würde. Ja, ja, ich finde auch, sie haben es pietätvoll eingebunden und CM Punk hat ja, obwohl er Heel ist, dann sogar ja nicht nur letzte Show, sondern auch diese Show gesagt, no disrespect, also ja. Keine, dass er es eigentlich nicht so meint, aber ja. Hast du das neue T-Shirt von John Cena gesehen? Ja, richtig. Und ich habe mich geärgert, weil ich Dortmund-Fan bin und er jetzt meine Farben missbraucht. Nee. Ja, aber ich glaube, weil CM Punk muss ja eine Jacke tragen, weil er hat ja auch das gelbe T-Shirt und ich habe gehört, dass wenn John Cena eine Farbe hat, kein anderer WWE Superstar das auf dem T-Shirt haben darf. Nein, echt? Das ist ja... Ja. Das ist ganz schön krass. Vor allen Dingen, weil Gelb eine meiner Lieblingsfarben ist, ärgert mich das wirklich. Ja. Na gut. Ich bin ja so eher der Bayern-Fan. Da. Ah, okay. Gut, das war das Ende der 7. Folge von Road to Wrestling. Nein, kleiner Scherz am Rande. Nee, also ja, ich finde es auch einfach enttäuschend, dass er bei John Cena, ich meine, wenn ich jetzt John Cena-Fan wäre, würde ich mir einfach wirklich verarscht vorkommen, einfach, wenn die jedes Jahr einfach nur eine andere Farbe rausbringen. Da ändert sich ja wirklich nichts bei dem T-Shirt. Ja, da gab es doch mal so ein Bild mit den verschiedenen T-Shirts, also mit den Farben und er stand da so und immer in der gleichen Pose. Es hat sich nie was verändert. Ja. Über, ich glaube, 7 Jahre oder so. Ja, gut. Also solange wir es verkaufen, ist es ja, naja, gut. Ja, nachdem wir die Primetime-Players wieder gesehen haben, gab es dann ein Wiedersehen mit David Otunga. Weißt du noch, wer das ist? Ich kann mich so vage dran erinnern, aber... Ja. War aber allerdings auch nicht wichtig. Ryback hat ihn weggeklatscht in unter 2 Minuten. Ja. War halt einfach so ein Squash-Match. Weil der große Kinostar. Wobei der Film soll eigentlich ganz gut angekommen sein. Ja, das stimmt, aber ich glaube nicht, dass das an David Otunga lag. Nee, ganz richtig. Ja. Nach dem Match schnappte sich Ryback ein Mikrofon und formulierte eine Kampfansage an The Shield und ja, dass er mit Sheamus und Randy Orton sie zerreißen würde. Ja. Aber dann kam halt Vicky Guerrero und Teddy Locke raus und unterbrachen ja, unterbrachen Mark Henry, weil er zum Ring schritt und kündigten ein Match an für WrestleMania Ryback gegen, ja, gegen Mark Henry. Ja. Was hältst du davon? Ja, genauso nüchtern, wie du es formuliert hast, haben sie es rübergebracht. Also, sehr, sehr lieblos. Also, hätte nicht einfach, Mark Henry sagen können, hier, du sollst dich hier nicht mit den drei Kaspern abgeben, sondern mit mir. Dass jetzt Vicky Guerrero einfach kommt und das entscheidet, das ist so. Sie hat ja auch nicht mal eine Begründung gesagt. Sie hat einfach so von wegen, der Wind weht heute vom Südosten. Ich möchte, dass du gegen den antrittst. Ich finde den Fädenaufbau sonst sehr gut. Das ist wirklich sehr oldschool. Die beiden machen wirklich alles fertig, hauen sich die Finisher um die Ohren. Das ist wirklich ganz cool, aber so lieblos, wie das jetzt angekündigt wurde, das war. Aber eine große Frage: Bekommt Ryback ihn Mark Henry hoch? Denke ich schon. Ich meine, er hat schon Great Khali hochgewuchtet und ich glaube, das ist durchaus schwieriger, Great Khali hochzukriegen, denn wahrscheinlich ist Mark Henry ein paar Pfund schwerer noch als Great Khali. Ja. Aber der Great Khali, der ist größer und es ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger, das auszubalancieren. Und von daher würde ich sagen, das war für mich die Meisterleistung. Und ich glaube, dass Mark Henry da kein großes Problem darstellen sollte. Wobei bei Tenzin hat das ja verkackt. Ja. Beim ersten Mal, glaube ich. Aber naja. Ja. Andererseits war es auch Tenzin. Der wird nicht allzu motiviert da gewesen sein und ich weiß nicht, ich kreide auch ihm das ein bisschen mit an, dass er gesagt hat, boah, ich war in Japan der große Star, jetzt soll ich den Affen hier overbringen. Vielleicht hat das so ein bisschen reingespielt, aber andererseits ist er ein Profi, sollte eigentlich nicht vorkommen. Ja. Ja, was kam denn dann? Also danach? Ja. Ja, ich wollte gerade weiterleiten. Was ebenfalls nicht vorkommen sollte, aber diesmal kam, war Fandango. Und man hat sich wirklich nicht lumpen lassen, ne? Die haben ja da einiges aufgefahren, oder? Wie fandest du denn den Entrance? Ja, das haben sie jetzt auch bei SmackDown gemacht und ja. Das ist sehr beeindruckend. Also sie dafür, dass er nicht kämpft, ist das, finde ich, schon sehr viel. Ja, also. Ich kann mich an keinen erinnern, der so einen großen Entrance hatte bei seinem, ja, mehr oder weniger Debüt. Also der letzte, der im Einfeld ist, Alberto Del Rio, wo sie wirklich alles aufgefahren haben. Den Announcer, den Goldregen und die Limo. Ja. Aber irgendwie fühlt sich Fandango für dich so an, als ob er der nächste Del Rio werden könnte? Nein. Nee. Ich frag mich auch ganz ehrlich, die sehen ja schon einiges in diesen Typen, ne? Die, ja. Also sie investieren ja jetzt wirklich Geld, um den over zu bringen. Also, ja gut, die Segmente, da schnitzen die sich noch aus der hohlen Hand, aber die Bühneausstattung da, das war dieser große... Wobei, das wird für die WWE auch ein Klacks sein. Ja, ist aber doch schon ein Aufwand, den sie nicht bei jedem machen, ne? Das ist halt der Punkt. Und ob sich das jetzt gerade lohnt bei so jemandem wie Fandango? Naja. Bezweifle ich doch stark. Aber ich glaube, er wird gegen Chris Jericho antreten bei WrestleMania. Ja, da wird er jetzt deutlich auch drauf hingearbeitet, auch bei SmackDown, wo wir noch zukommen werden. Kann eigentlich kein schlechtes Match werden. Chris Jericho denkt sich jetzt ja, seitdem er zurück ist, boah. Bin zwar nicht mehr lange dabei, ich habe auch eine beschissene Frisur, aber das beste Match am Abend liefere ich trotzdem noch ab. Ja, ja, aber ich glaube, er hat auch schon, wird schon vorher ein Match haben, weil Chris Jericho mit so einer Stimme wird das eigentlich ganz leicht aussprechen können. Oder? Ja, eigentlich hat er... Weil er sagt ja auch immer, was Jericho und ja, auch in so einer freakigen Stimme, ja. Ja, vielleicht wird er ja sogar sein Announcer. Vielleicht werden sie ja Freunde. Nee. Ja, glaube ich nicht. Ja, auch keine Freunde werden R-Truth und Damien Sandow. Ja. Ach, komm, Count Out. Damien Sandow hat keine Lust, sich mit R-Truth zu messen. Ich weiß nicht. Hat nichts gebracht, dieses Match. Ja, dann kam ein Backstage-Segment mit den Bellas und Cody Rhodes. Ja, dann kam Caitlin und möchte mit Cody sprechen. Aber ihr Treffen... Nein. Mach du mal weiter. Ja, die... also das Problem war, dass die Bella-Twins sich natürlich an Rhodes rangeschmiegt haben. Und da... Das hat Caitlin natürlich nicht so gerne gesehen, genauso wenig wie die Bella-Twins es nicht sehen wollen, dass Caitlin sich an Rhodes ranmacht. Und ja, es gab dann Witze über Schnurrbärte, die die Bella-Twins angeblich haben. Ja. Ich weiß nicht. Also diese Liebes-Storyline, soll das ein Face-Turn werden? Ich glaube, das wird sehr schnell vergessen werden. Ich weiß auch nicht, was die damit... Ich glaube, sie wollen ein bisschen Zeit schinden. Vielleicht kommen ja noch ein paar WWE-Diven zurück. Vielleicht Karma oder... Und dass sie dann ein bisschen mehr die Divas Division pushen wollen. Bis jetzt haben sie... Naja, es sieht ja eher so aus, als ob sie die fast einstampfen. Also bis jetzt ist ja noch nicht ein Hauch davon zu spüren, dass es ein Diven-Match gibt. Da wird ja noch gar nichts gemacht. Und ich habe sogar... ich habe sogar Berichte gehört, dass es da Verhandlungen gibt mit den Dieben, dass die da protestieren. Hast du da auch was gelesen? Nee, noch gar nicht. Ja, ich glaube, es waren auch eher Gerüchte. Lassen wir das mal weg. Ja, dann gab es ein schönes Segment zwischen CM Punk und den Taker. Guter Rückblick, haben wir erzählt. Und dann gab es Team Hell No gegen, wer kennt sie noch? Primo und Epico. Mit Rosamende. Ja. Auch eine äußerst unnötige Frau. Das Match ging dann erstaunlich lange. Ja, 6 Minuten. Ja, und wer kam während des Matches raus, zu meiner Verwunderung? Na? Kane. Nein, Quatsch. Achso, AJ, ja, stimmt. Ja. Warum? Und wieder in der Kane-Hose, wie sie im Sommer mal, glaube ich, anhatte. Ach, tatsächlich? Oh, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ja. Oh. Ja, warum ist sie dann im AJ-Theme rausgekommen, obwohl sie eigentlich mit dem Dolph Ziggler rauskommen hätte können? Also mit dem Dolph Ziggler-Theme. Ja, also sie ist ja alleine rausgekommen und ja. Da darf sie dann auch mal ihr eigenes Theme benutzen. Ja. Ja, und dieser Auftritt war irgendwie ganz obskur. Ne? Sie hat ja da nur gestanden und gelächelt und ja, wie im Sommer halt. Ja. Aber das Lustige ist auch, sie ist reingekommen, sie haben kurz geguckt und dann haben sie weiter Primo und Epico fertig gemacht und es hatte wirklich keinen Impact. Also es war wirklich vollkommen random, oder? Also es hat nichts gebracht. Und das ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir das sagen. Es war wirklich eine Show voller Nichtigkeiten, die uns nicht vorangebracht hat. Ja, auf jeden Fall. Okay, auf jeden Fall kam danach ein Interview mit Chris Jericho und er wurde halt zum WWE Intercontinental Championship Match befragt. Aber Fandango störte dann das Interview und er wollte, dass Jericho den Namen richtig ausspricht. Hat es denn geschafft? Nee, das leider nicht. Dafür hatte uns eine ganze Palette von Gegenvorschlägen gebracht. Mr. Fandango. Der Chris Jericho kann wie kein zweiter seine Zunge verknoten. Das hat er hier auch gemacht. Großartig, wie ihn verulgt hat und ja. Wenn einer mir den Fandango noch halbwegs sympathisch machen kann, dann ist es Chris Jericho. Also, ja, doch. Ich muss ja sagen, Fandango ist für mich einfach einfach dem Untergang geweiht. Also der Zeitpunkt des Debüts, sein Gimmick, diese ständig gleichen Segmente, diese pure Nicht-Unterhaltung, die dieser Mann für mich ausstrahlt. Es sucht seinesgleichen, so schlecht, uninteressant und Boah, nee. Ja, doch. Dann kam ein Match, ein Non-Title-Match zwischen der Rio und Cody Rhodes. Und ja, der Rio besiegte Cody Rhodes via Submission im Armbreaker. Und ja, nach dem Match erschien Jack Swagger. Und ja, es gab ein Brawl. Ja, richtig. Und das Wichtigste an dem Brawl war, Jack Swagger schaffte es, Zeb Coulter zu schützen. Im Gegenzug hin dessen allerdings schaffen sie es, Ricardo Rodriguez zu attackieren. Und er wird sogar in den Patriot Lock oder Patriot Act, wie heißt der jetzt? Ich glaube Act. Ja. Auf jeden Fall in den Ankle-Lock von Swagger genommen und also so gut wie Ricardo Rodriguez hat den noch keiner gesellt, oder? Nee. Also ich habe jetzt auch gehört, dass Ricardo Rodriguez von Alberto Del Rio erstmal getrennt werden soll, weil ja Ricardo Rodriguez bei NXT war der doch mal ein Wrestler, der ist doch mal angetreten in irgendeinem Term. Ich glaube aber nicht, dass das der Grund ist. Also, und ehrlich gesagt kann ich mir das auch nicht vorstellen. Oder kannst du dir vorstellen, dass Del Rio alleine als Face jetzt overkommt? Nein. Also eigentlich nicht, aber vielleicht kommt noch irgendein anderer. Also ich finde, Ricardo Rodriguez ist dieser Mann. Er gehört halt dazu. Er gehört dazu. Er ist eigentlich... Eigentlich ist er schon für mich fast größer als Del Rio, weil zumindest von der Sympathie her, ne? Ja. Ich verstehe mich nicht falsch, als Wrestler und so und insgesamt vom Auftritt her ist natürlich Del Rio steht im Fokus, aber wenn ich die beiden sehe, dann finde ich, dann klatsche ich nicht für Del Rio, sondern klatsche ich für Ricardo, weil er einfach, der Typ ist grundsympathisch und wie gesagt, wie er das gesellt hat, war einfach großartig. Ja. Ja. Großartig fand ich auch die Ankündigung über die Hall of Fame. Booker T, was sagst du? Verdient? Ja, doch. Five-time WWE World Heavyweight Champion, oder? Doch. WCW World Heavyweight Champion, ja. Aber das ist ja jetzt auch WWE, also von daher war es fast richtig. Ja. Ja, ich finde es auch verdient. Hätte man vielleicht noch meiner Meinung nach 1-2 Jahre warten können, weil ich finde, er geht so ein bisschen unter. Also dieses Jahr ist wirklich eine Bomben-Hall of Fame und ich glaube, diesmal gucke sogar ich mir die an. da ist wirklich keiner dabei, der es nicht verdient hat, oder? Nee. Also ich glaube, alle haben es verdient. Ja, doch. Ja. Und ja, Booker T durchaus hat es auch verdient, aber meiner Meinung nach ja geht er wirklich ein bisschen unter bei dieser Star Power und hätte man. Meinst du, es kommt noch eine Diva dazu? Bei der Hall of Fame? Nee, wir haben ja schon Trish Stratus. Was ich vermisse noch ist ein Tech-Team, aber ich glaube, das war es auch jetzt. Ja. Ja, apropos Tech-Team, da gab es dann ja ein Match, oder? Ja, ein Tech-Team-Match. Sheamus und Randy Orton gegen The 3MB, also Drew McIntyre und Heath Slater. Ja. Ja, und Sheamus und Randy Orton gewannen gegen sie nach, ich glaube, 3 oder 4 Minuten. Auf jeden Fall, Randy Orton konnte den LKO gegen Heath Slater zeigen. Ja. Und ja, wieder mal, so wie bei den anderen Matches eigentlich. Das Match ist unwichtig, der Angle danach war entscheidend. Ja, die Shield kam raus und ja, sie waren schon um den Ring versammelt und dann kam aber The Big Show raus. Ja. Ist das jetzt schon für dich ein Faceturn von Big Show? Noch nicht der endgültige, sagen wir es mal so. Ja, man ist sich immer noch nicht ganz sicher, ob er es wirklich gut meint oder könntest du dir vorstellen, dass The Big Show vielleicht zu The Shield turn könnte? Nein. Eher nicht. Also er könnte doch gut so den Anführer spielen und er hat ja auch sein Heel-Turn ist ja auch darauf fundiert, dass er sich ungerecht behandelt fühlt, hatte, ne? Kannst du dich da noch an den Engel erinnern? Ja. Also es war ja so, lass mich lügen, ne? Es war ja bei SmackDown, er wurde gefeuert und hat ja wirklich auf Knien gebettelt, dass er seinen Job behalten darf, noch damals gegen John Laurinaitis. Ja, hat nicht geholfen, er wurde trotzdem. Aber ich finde irgendwie, die passen nicht so zusammen. Ach so, ja. Ich schweife jetzt schon wieder ein bisschen ab. ja, wobei, er könnte der große Enforcer sein. Ich weiß nicht. Ja, eigentlich braucht The Big Show absolut keinen Mann um sich rum. Nee. Er ist Manns genug. Genau. Ja, dann gab es ein Match, Dolph Ziggler gegen Kofi Kingston, und ja, das haben wir ja schon öfters gesehen. Ich glaube auch bei Elimination Chamber. Ja, Dolph Ziggler gewann und in 4 Minuten 40, ja. Ja, nichts Großes. Kofi Kingston weiter auf dem Jobberkurs. Er hat wirklich absolut gar keinen Spot zur Zeit und hängt wirklich in den Seilen. Das tut mir echt in der Seele weh, weil ich den wirklich sehr, sehr gut finde. Ja, es gibt ja jetzt Gerüchte über einen Heel-Turn, aber da glaube ich nicht dran. Glaube ich auch nicht. Er ist einfach so das geborene Babyface durch die Aktion, die Gestik, wie das Publikum mitgeht. Er kriegt ja immer noch die Reaktion. Die Leute machen mit, wenn er seine hier in die Hände Klatschgeste macht. Nein. Also, ich kann mir durchaus vorstellen, dass er es machen könnte, aber ja. Ja, auf jeden Fall kam dann nach dem Match Team Hell No raus und forderten gegen Dolph Ziggler und Big E Links ein Tag-Team-Match. Ja, warum? Bei WrestleMania, weil... Weil, genau deswegen. Weil, ist, keine Ahnung. Das ist mein Problem hier. Diese Show war ja klar darauf angelegt, die Undercard zu bauen, und ja, anstatt die Undercard aufzubauen, hat man die Matches announced und hat gesagt, so, das gibt's jetzt, anstatt zu sagen, wir wollen das und das und deswegen gibt es das jetzt. Also es gab kein Motiv dafür. Ja, für mich ist das einfach nur ein Filler-Match, mehr nicht. Also Filler-Match heißt dann für dich auch, dass es keinen Titelwechsel gibt? Nein. Ich glaube, es wird dann erstmal eine Fehde. Entweder es wird, Dolph Ziggler wird direkt eincashen, oder es wird erstmal eine Fehde zwischen Big E und Dolph Ziggler geben. Ja. Wie sieht das denn bei dem anderen Team aus, Team Hell No? Das wurde ja auch gerüchtet, dass es gesplittet wird. Ja, aber das wird schon so lang, und beim World Rumble, da haben wir alles drauf getippt, aber dann passiert es ja auch nicht. Es kommt also komplett vergessen jetzt, ne? Vielleicht kommen noch die New Age Outlaws und nehmen denen mal kurz den Titel ab, aber... Also fit genug wären sie ja. Also ja. Ich fand sie durchaus beeindruckend. Ja, ja. Du hast sie ja auch in ihrer Höchstzeit nicht gesehen, ne? Nee, leider nicht. Ja. Ja, also im Ring durchschnittlich, aber für das, was sie zeigen, sind sie immer noch gut, und allein schon, wie das Publikum mitgeht bei ihnen. Ja, bei letzte Woche waren sie ja bei Raw. Ja. Und vorher war das Publikum eher, naja, und nachdem sie da waren oder während sie da waren, dann war das Publikum wieder heiß. Ja. Lag aber auch daran, dass die Road Scholars sie gut imitiert haben. Ja. Das war für mich das Segment der Woche letzte Woche. Ja. Na gut, dann gab es ein Videopackage, The Rock gegen Cena. Wir haben dieses Package ja jetzt schon sehr häufig gesehen. Was hältst du davon? Erstmal von dem Package selber, und meinst du, muss man es wirklich bei jeder Raw-Sendung bringen? Also, nee, glaube ich eher nicht. Es reicht einmal oder zweimal, aber man sollte es nicht zu oft machen, weil das schadet, glaube ich, nur. Inwiefern sollte das denn schaden? Also, es gibt ja viele Leute, die jetzt nicht wie wir schön brav jede Raw-Sendung gucken. Ja, aber wegen mir, ja, Das ist ein bisschen schwierig, aber. Nein. Ja, also es ist ja so, dass also dieses Videopaket, also ich glaube, da sind wir uns einig, das ist absolut großartig. Ich meine, wenn das sogar mich hinterm Ofen hervorlaufen sagen lässt, oh ja, ein bisschen Lust habe ich schon auf das Match. Oder wie ging's dir, als ja, du doch. das erste Mal gesehen hast? Ja, doch. Ich mir genauso. Und für Videos und Promos ist die WWE ja immer gut. Ja, also. Also da sind die Videos meistens recht gut. Ja, da sind wir wirklich Weltmeister drin. Ja. Intercontinental Championship, ne? Genau. Was hältst du denn von Match? Also, hat es dir gefallen oder? Ja, ich bin generell ja ein Freund von Triple Threat Matches. Muss sagen, das war auch sehr ordentlich. Ich hatte erstmal eine Bedenken, denn, ja gut, Chris Jericho ist ein Bombenworker, da sind wir uns klar. The Miz. Kommt halt immer drauf an. Und Wade Barrett, weiß ich nicht. Also den sehe ich in letzter Zeit nur noch verlieren, den kann ich gar nicht mehr einschätzen. Aber das war doch sehr rund, was die da gezeigt haben, oder? Ja, doch. Also die 12 Minuten gingen für mich eigentlich schnell rum und ja, fand ich eigentlich ganz gut. Ich muss auch sagen, malweise ist es so, dass ich beim Main Event Match bei Raw, das 3 Stunden lang ist, dass ich da wirklich keine Lust mehr habe, aber die haben es wirklich geschafft, mich da früh reinzuziehen. Viele schnelle Aktionen und ja, The Miz wurde gepinnt. Ja, genau. Und ja, ich glaube, es wird dann eine Fehde zwischen Wade Barrett und The Miz geben. Ja. Oder? Ja. Also das ist auch wieder so eine Sache, ne? Wenn man jetzt nach dem Rumble guckt, da war ja ganz klar Miz gegen Antonio Cesaro aufgebaut und jetzt switchen sie das um und aber gut, okay, das hebe ich noch das gegen, auf. Cesaro ja. Hatten sie ja schon vorher oft. Ja, aber es war ja noch nicht eindeutig geklärt. Naja. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, dass Wade Barrett gegen The Miz das schlechtere Match wird. Ich glaube, dass es die Leute auch weniger interessiert. Das ist so, dass ich glaube, das ist das Match, was als zweites auf der Karte ist. Ja. Ja. Na, ja, ich fand früher eigentlich Wade Barrett richtig gut, aber nach dem, ich glaube, Armbruch war es, hat er mich nicht wieder überzeugt. Ja, und ich glaube nicht, dass das an Wade Barrett lag. Der Typ ist immer noch gut, wenn er das Mikro hat. Aber ja, er hat durchaus was drauf, aber wenn sie dir halt die ganze Zeit zeigen, hey, dieser Typ, der ist zwar Champion, aber wir besiegen den dauernd und der ist zwar in diesem Film, aber wir machen uns da selber drüber lustig, da kann man den doch auch nicht ernst nehmen. Mhm. Ja. Ja. Dann kam ein Video zum WWE-Film The Call mit David Otunga. Ja. Und Halle Berry in der Nebenrolle. Nee, ich glaube, das war die Hauptrolle, oder? Ja, das war ja der Gag. Ja, heute bin ich nicht so. Ja, macht ja nichts, dafür bin ich ja da. Genau. Ja. Ja, dann kam das sozusagen Main Event oder. Ja, das Contract Singing zwischen Brock Lesnar und Triple H. Ja. Und, ja, ich muss sagen, es war wirklich fantastisch. Paul Heyman am Mic, großartig. Triple H hat mir auch gefallen. Muss ich gestehen, ist ja nicht so mein Favorit. Aber er hat die Intensität schon rübergebracht und ja, es gab ein kleines Hin und Her. Paul Heyman hat geteased, hey, ich glaube, ich lass dich mal ich lass dich mal mit verbundenen Augen antreten. Ah, nee, aber du sollst Brock Lesnar sehen, wenn er auf dich zukommt. Ja, ich glaube, ich verbünde dir die Hände hinter den Rücken, aber nein, Brock Lesnar möchte auch das nicht. Er möchte einen, ja, oder mehr oder weniger fairen Fight oder er hat diese Sachen nicht nötig und ja, was ist denn letzten Endes dabei herumgekommen? Ja, es ist ein No-Holds-Barred-Match dabei rumgekommen und es geht um die Karriere von Triple H. Ja. Was hältst du davon? Ja, nicht so viel. Ich hätte mich lieber über was anderes gefreut. Du meinst jetzt die Match-Stipulation an sich? Ja, genau. Was hat dir da so vorgeschwebt? Tja, ein härteres Match. Härter als No-Holds Barred? Das da ist auch eigentlich nur... Ja? Ja, das ist eigentlich nur ein Gepinne draußen, mehr nicht. Mittlerweile schon, ja. Früher waren es wirklich mal richtig, richtig harte Matches und dafür stand auch Triple H und da gab es wirklich einige sehr, sehr blutige Schlachten. Heutzutage hat das No-Holds Barred Match wirklich, ja, also jeglichen Schrecken verloren. Also du hast ja gesagt, es ist eigentlich nur noch ein bisschen Brawlen outside und dann gibt's aber doch einen Pin, ne? Ja. Mhm. Meinst du denn, wir werden wieder einen der beiden bluten sehen? Ach, ich glaube schon. Wenn einmal Triple H eine falsche Bewegung macht, einen Einschlag zu hart, dann fühlt sich Brock Lesnar direkt, glaube ich, wieder angegriffen und zählt richtig. Beziehungsweise teilt richtig. Ja. Genau. Ja, ich weiß auch nicht. Also ich bin mit der Stipulation klar. Ich meine, war relativ unrealistisch, was anderes zu erwarten. Hell in a Cell, nochmal, das passt einfach nicht. Und ich persönlich hab mir allerdings, das war allerdings auch wirklich eine Traumvorstellung, mir war klar, dass das nicht kommen würde, aber was hättest du denn von einem MMA-Match gehalten? Dass wir wirklich ein Octagon auftreiben und dann... Das wäre schon ganz geil gewesen, aber das würde die WWE nicht machen. Ja, und vor allen Dingen, glaube ich, Triple H wird sich für sowas auch nicht hergeben, dafür findet er dann... Er sieht ja so schlecht aus. Ja, genau. Es ist einfach nicht, er kann einfach nicht sein Triple H Match zeigen, dann, ja. Ja, und dann, wenn es einen Bodenkampf gibt, mit Jiu-Jitsu oder wie es heißt. Ja, ja. Nee. Das. Ja. Aber, ja, das wäre mein persönlicher Favorit gewesen. Was hältst du davon, die Karriere ist auf dem Spiel von Triple H, der letztes Jahr einmal angetreten ist? Nee, zweimal. Brock Lesnar und Taker, ne? Ja. Ja, stimmt. Ja, für mich heißt das eigentlich nur, dass Triple H gewinnen wird. Tatsächlich. Also ja. Ich habe als allererstes gedacht, ah super, jetzt finden sie einen Weg, ihn einfach schnell nochmal rauszuschreiben. Und nee, ich glaube damit, wäre für mich logisch, dass sich damit die WWE halt immer so ein Hinterstübchen auflässt, damit sie Triple H immer mal wieder bringen kann. So wie den Taker dann. Ja, genau. Special Attraction, ne? Ja. Ja, könnte man machen. Er ist ja, also man kann ja sagen über ihn, was man will. Wie gesagt, ich mag ihn nicht. Ich will ihn nicht mehr sehen. Ich habe schon zu viel Triple H gesehen. Aber der Mann ist halt noch fit. Er versteht sein Handwerk. Da kann man sagen, was man will. Und andererseits, ich persönlich würde mich wirklich freuen, wenn dann jetzt auch endlich mal Ende ist. Und wenn man tatsächlich Brock Lesnar gegen The Rock plant bei WrestleMania 30, dann braucht Brock Lesnar diesen Sieg. Ja. Ja. Wir haben das noch, war's eigentlich schon. Ne? Ja, wir haben noch eine Sache vergessen. Und zwar das CM Punk und Taker-Segment. Ach ja, stimmt. Ja, es ging relativ kurz, deswegen haben wir es übersehen. Ja, also, wie fandest du das denn? Ja, ich muss sagen, ich habe sehr viel Schlechtes darüber gelesen, aber ich muss sagen, in der Kürze liegt die Würze und man muss wirklich nicht jede Show was raushauen. Dieser Show hätte es allerdings geholfen, wie wir schon gesagt haben, eher mäßiger Aufbau und auch sonst wenig Highlights, aber die CM Punk Promo mit der Urne, sehr solide. Beim ersten Mal wäre es ihm ja beinahe runtergeflogen, also die Urne. Da war das, glaube ich, noch nicht geplant und beim letzten Mal, also beim Ende, war es geplant. Glaube ich. Ja. Ja, könnte man so sehen. Ja. Wobei man natürlich sagen muss, CM Punk ist so ein Profi, ich glaube, der hat das schon angeteased, das zweite Mal fallen. Also. Ja. Nein, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, so wird es gewesen sein. Und ja, wie findest du denn allgemein die Einbeziehung von Paul Bearer in die Fehde? Findest du, das ist zu viel? Findest du, ja, was ist deine Meinung Ich dazu? glaube, es kam für die WWE ganz richtig. Damit man noch ein bisschen Storyline hat. Weil sonst wäre es, glaube ich, ein bisschen dünne gewesen. Das ist jetzt aber ganz schön böse. Ist dir schon klar, ne? Ich hoffe, du wünschst, dass er Paul Bearer trotzdem Nein, besiegt. aber es Ja. kam der WWE halt gelegen, aber so schlimm es auch ist. Ja. Es ist wirklich schade und ich glaube so, er war halt auch Wrestling-Fan durch und durch. Ich habe noch ein paar Interviews mit ihm gehört und da springt der Funke drüber. Wenn er über Wrestling redet, dann merkt man wirklich, wie sehr er dieses Entertainment-Business liebt und ich glaube, er hätte keine Probleme damit. Und zumal ich finde, das haben sie noch sehr geschmackvoll eingearbeitet und es wird ja auch die alte Storyline wieder aufgegriffen mit der Urne. Ja. Ja, von der Undertaker seine Kräfte schöpft. Genau. Was Ja. hältst du davon? Ich muss sagen, Oldschool ist immer gut und ja, der Undertaker ist halt einfach ein so bizarres Gimmick, da kann man das machen, beziehungsweise da muss man das auch einziehen und ja, wie kann denn CM Punk überhaupt glaubhaft gegen ihn gewinnen? Natürlich, wenn er ihm die Kräfte stiehlt. Ist doch klar. Er hat die Urne ist quasi das Kryptonit. Ja, genau. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass er gewinnen wird. Meinst du denn, Paul Bearer wird den Kampf entscheiden, beziehungsweise seine Urne? Nein. Du meinst also, das ist nur im Aufbau jetzt und im Match selber ist dann von dem Engel nichts mehr zu sehen. Ja, genau. Das ist auch das, was ich mir wünsche, aber andererseits würde es natürlich auch passen und ja. Ja, das Gut. war's eigentlich schon von Raw. Wie viel, oder wie würdest du denn Raw werden? Werten? Ja, ich habe es mir ja ganz angeguckt. Ich ärgere mich. Ich war wirklich nicht sehr unterhalten. Das Triple Threat Match kann man gucken. Das war wirklich sehr, sehr schön. Die Promo von CM Punk und Taker. Es ging allerdings auch nur 5 Minuten ungefähr, gefühlt, vielleicht 10, höchstens. Auf jeden Fall unter 10. Ja, und die Zusammenfassung des Main Event Segmentes und ja, unterm Strich sind da so von 2 Stunden 20 ist ja die reine Nettozeit, würde ich sagen, oder Ja, 2 Stunden doch. 30. Davon haben mich, wenn es hochkommt, 40 Minuten unterhalten und der Rest war wirklich Füllermaterial und hat mich Ja. teilweise sogar genervt. Ne, Daumen runter, keine Empfehlung. Man hat auch nicht viel verpasst. Die Ansetzung, also man hat zwar Matches angesetzt, aber wie wir ja schon gesagt haben, nicht aufgebaut. Daumen runter. Ja, ich fand war auch nicht so klasse, also ich fand 90% scheiße und 10% waren noch ganz okay. Deshalb würde ich auch so, also ich würde so 2,5 Punkte geben von 5. Ui, das ist ja doch noch Das ist relativ. eigentlich noch ganz hoch. Ja, ich würde, glaube ich, wirklich 1,5 geben, wenn wir das so werden. Ja. Ja, Ja. gut. Kommen wir jetzt zu NXT. Da kannst du ja mehr drüber sagen, weil wir haben uns das eigentlich aufgeteilt, dass du halt NXT guckst, der Kevin du Superstars und ich halt Main Event. Ja, der Kevin ist leider nicht da, aber bei Superstars ist wirklich noch weniger Bedeutendes passiert als bei NXT. Ja, NXT ist ja normalerweise zumindest noch für ein paar gute Matches gut. Das habe ich diese Woche auch ein bisschen vermisst. Also am Anfang gab es. Da muss ich mal kurz. Bist du weg, Jan? Ich höre dich gerade gar nicht mehr. Nee, es war, das erste Match war Leo Kruger gegen Justin Gabriel. Ja, richtig, genau. Das Südafrika-Problem. Aber Quatsch, das Südafrika-Duell, ja. eigentlich beides relativ gute Leute im Ring, aber ja, es fing dann schon an mit, es war wirklich, das Match war basic as fuck. Wenn innerhalb der ersten 3 Minuten nur Chinlocks ausgetauscht werden, dann regt mich das auf. Und Justin Gabriel, der ja eigentlich ein High Flyer ist, der dann mit Power Moves kontert gegen Leo Kruger, den großen Großwildjäger. Nein, also das Match hat mich wirklich aufgeregt und ist für mich. Oh, nee. Bah. Nee, das war für mich wirklich eines der schlechtesten Matches des Jahres, die ich bisher gesehen habe. Oh, nee. Wirklich nicht gut. Dann gab es noch eine sehr schöne Promo, William Regal und Chris Hero, jetzt in der WWE bekannt unter dem Namen Cassius Ohno. Es gab ein Angle letzte Woche, dass William Regal in einem Beatdown eingegriffen hat von Cassius Ohno. Ja, daraufhin wurde er zur Rede gestellt. Ganz solide Promo von beiden. Da geht aber noch mehr. Ich hoffe, dass sie daraus ein Match machen. Ja, dann gab es Paige, die süße, bleiche Lady aus Großbritannien, hat eine mir unbekannte Dame namens Bailey nach weniger als 3 Minuten zur Aufgabe gebracht. Wirklich auch wieder sehr basic das Match, hat man nichts verpasst. Danach kam noch die Fädengegnerin Summer Rae zum Ring, eine ja, arrogante Blondine, eine von vielen in Amerika. Ja, und dann kam der Main Event, auch nichts Dolles, Luke Harper, ein Mitglied der Wyatt Family, ein Stable mit Bray Wyatt, gegen Adrian Neville, besser bekannt als Pac, zumindest mir und den Leuten, die Indie-Wrestling gucken. Ja, eigentlich beides Leute, die im Indie-Bereich gute Matches gezeigt haben. Hier haben sie allerdings wirklich für ihre Verhältnisse auf Sparflamme gewrestelt. Das hat mich auch nicht vom Hocker gerissen. Ja, Luke Harper hat Adrian Neville besiegt. Das Ganze läuft wohl darauf hinaus. Adrian Neville ist ja zusammen mit seinem Partner Oliver, hilf mir, weißt du, wie er heißt, Oliver? Nein, Oliver. Oliver Gray, genau. Ah, ja, so. Oliver Gray, die sind ja NXT Tag Team Champions geworden und die Wyatt Family will an die Titel rangehen, von daher war der Sieg logisch. Insgesamt habe ich jetzt schon viel zu lange über diese Show geredet, absolut nichts zu sagen, Wrestling war nicht gut. Die eine Promo, oh no, gegen William Regal, das kann man sich angucken, war allerdings auch nichts, wofür ich eine Empfehlung gebe. Für mich auch sehr mau. Nicht gucken. Ja, fertig. Ja, das war's zu NXT, würde ich mal sagen. Und ja, ich habe mir halt Main Event angeguckt und da kam direkt ein Match, nämlich Wade Barrett gegen Art Roof und Wade Barrett besiegte Art Roof in 9 Minuten und 22 Sekunden. Wade Barrett siegt. Oh, okay. Besiegt. Besiegte Art Roof. Ja, es war, naja, eher langweilig und also kein tolles Match. Dann gab es ein Backstage-Segment mit Matt Striker und Sheamus und ja, Matt Striker fragte Sheamus, ob er Big Show vertraut. Mhm. Und ja, dann hat Sheamus gesagt, ja, eher nicht, aber gegen The Shield wäre er halt ein guter Partner. Das hat Sheamus gesagt? Ja. Mhm. Ja, doch, oder? Nee, ich frag nur, weil das, weil Sheamus ja sich eigentlich noch bei SmackDown, wenn ich schon mal vorgreifen darf, ja ein bisschen renitenter geäußert hat und gesagt hat, oh, Big Show, der kommt mir nicht in die Bude. Ja, doch, aber also zu der Zeit war es noch so. Ja. Ja, dann kam ein Divi-Match, Layla und Natalia gegen Alicia Fox und Roxana. Ja, da wurde halt eine neue Fehde gegründet, würde ich mal sagen. Natalia gegen Alicia Fox und Alicia Fox als Heel, würde ich mal sagen. Ja, es ging darum, dass die halt beide, ich glaube in Afrika war es, in Uganda oder so, waren sie in einem Armdorf und haben da, ich glaube, Hilfsmittel und so verteilt. Ach, heute kann ich nicht sprechen. Und ja, und dann haben sie sich irgendwie gebettelt, wer mehr verteilt hätte oder so ein Kinder. Doch, so ein Kinderkram. Ja. Wer ist der größere Wohltäter? Genau. Oh, das so sehen wir schon. So Ja, war das Match so grausam, wie es sich angehört? Wie es sich anhört? 4 Minuten. 4 Minuten und 8 Sekunden. Ja. Ja, und Layla und Natalia gewinnen. Das war aber auch klar. Ja, dann als letztes Match The Usos gegen die Primetime Players und ja, The Usos gewannen. Das finde ich eigentlich ganz gut, dass ich glaube Jimmy Uso war es, der ja betrunken war, keine besonderen Strafen bekommen hat und noch weiter wresteln darf. Ja, ich glaube, unter den Wrestlern wird das als Kavaliersdelikt angesehen. Was es nicht ist, Leute, ne, nicht trinken und fahren, sage ich ja nochmal in aller Deutlichkeit. Aber, na, ich weiß nicht. Ja, weil früher, ich glaube, hätte die WWE noch viel stärker durchgegriffen. Ja, andererseits sind das jetzt ja auch Leute, die wirklich nicht im Spotlight stehen. Nee, bei denen ist das ja noch relativ egal. Wobei, ich finde die Usos eigentlich ganz gut. Ich finde die auch klasse. Warum die nicht stärker gezeigt werden, ist mir wirklich ein Rätsel. Und sie waren ja auch bei dem, ich glaube, WrestleMania 28 Pre-Show-Match mit dem Tag-Team-Match dabei. Ich glaube, die Usos, Airborne und noch irgendein, Primo und Epico, glaube ich. Ah. Und das war ja auch ein ganz gutes Match. Ich erinnere mich dunkel, ja, ja. Ja, auf jeden Fall, Main Event war keine gute Show und muss man sich auch nicht angucken. War denn zumindest die 10 Minuten Tag Team Match, war das ordentlich oder war das auch Standardkost? Ja, eigentlich mehr Standardkost. Ja, ja, dann kommen wir am besten mal zu Friday Night SmackDown. Ja. Ich glaube, das können wir ein bisschen schneller abhandeln. Zumindest schneller als Raw. Ja. Ja, es begann, und das muss ich positiv hervorheben, sowohl Raw als auch SmackDown begann mit der für mich unliebsamsten Person. Raw mit John Cena, habe ich gewusst, aha, ich hab's hinter mir. Und SmackDown begann mit Miss TV, wo ich mir dann auch gedacht habe, ich hab's hinter mir. Wie findest du denn Miss TV allgemein? Nicht so toll. Also den das Intro-Video perfekt und den anderen Teil kacke. Achso, du meinst jetzt bei der Show das Intro-Video? Ja. Ja. Und das war's dann. Ja, vor allen Dingen, was mir auffällt bei Miss TV ist, The Miss ist eigentlich komplett überflüssig in den Segmenten. Also man könnte die Segmente genauso bringen und The Miss rausschreiben. Und er sagt ja auch immer nur 2-3 Sätze. Also ich weiß auch nicht, mit wem der da Backstage schläft, dass er da immer noch da diese da das Spotlight bekommt und so, aber es wirklich auch in diesem Segment, ne, es ging darum, dass Sheamus und Randy Orton ja drüber diskutiert haben, ob sie Big Show vertrauen können und dann ist Big Show auch noch rausgekommen und dann haben sie sich halt ein bisschen gekabbelt und ausgerechnet Randy Orton, der ja eigentlich ein Einzelgänger ist, hat dann gesagt, Leute, wir müssen zusammenarbeiten. Sheamus ist sehr misstrauisch und das finde ich hier gut, dass man die große und auch lange Fehde Sheamus gegen Big Show, dass man das nicht einfach vergisst, sondern dass die beiden jetzt auch wirklich sich nicht grün sind. Ja, und die Kommentatoren waren sicher auch erst, ja, waren etwas geschockt, dass Randy Orton, dass er sie auseinanderhält. Ja. Meinst du, es wird einen Heel-Turn irgendwann geben von Randy Orton? Also ich bitte drum, ich kann ihn nach so als Face nicht WrestleMania. mehr sehen. Also, aber ich sehe es wirklich nicht kommen. Weil Ja, ich glaube, die WWE ist ein bisschen vorsichtig bei Randy Orton. Er ist ja ein schlimmer Finger mit vielen Backstage-Eskapaden und hat ja auch schon 2 Drohnen-Strikes. Und beim ja. dritten wäre er dann ja raus. Und ich glaube, das Wobei ist der Grund. bei den größeren Stars wird das, glaube ich, nicht so ganz eng gesehen. Also schon, aber wie bei normalen nicht. Ja, ist allerdings die Frage, ob Randy Orton noch so ein Kategorie A-Star ist, dass er wirklich noch Nein, die eigentlich Sonderbandung hält. glaube ich eher nicht. Also für SmackDown braucht man ihn noch, aber sonst könnte man ihn auch getrost weglassen. Ja, also für dich ist Randy Orton, bringt dir auch so nichts in der Rolle. Nee. Ja. Ja gut, dann gab es das erste Match, oder? Ja doch, Mark Henry gegen Zack Ryder, das war ein reines Squash-Match. Ja, Mark Henry gewinnt in noch nicht mal einer Minute und ja. Was so passiert mit Zack Ryder? Ja, er muss ja sein Gimmick des Underdogs treu bleiben, aber es ist schon erschreckend, wie wenig TV-Präsenz er das letzte halbe Jahr hat. Es scheint wirklich so zu sein, dass sie ihn aufs Abstellgleis YouTube stellen. Er bekommt vielleicht noch ein paar Matches bei Superstars. Da bin ich nicht genau drin, muss ich gestehen, aber. Aber ja. YouTube hat er jetzt auch nicht mehr. Bitte? YouTube hat er jetzt auch nicht mehr. Er hat seine Show gecancelt. Stimmt, ja. Im Sommer, ich glaube, das war doch bei dem. Als er noch United States Champion war, da war er doch eigentlich noch oben mit der Fehde zwischen Kane und da fand ich ihn eigentlich ganz okay. Oh, das ist jetzt aber auch schon über ein Jahr her. Ja, bestimmt. Ja. Auf jeden Fall war es mal so. Ja, und genau wie bei Raw, wichtig war nicht das Match, sondern was danach kam. Und zwar, Ryback kam rein und es gab einen Stare-Down. Und es wurde das erste Mal wirklich handgreiflich zwischen den beiden. Es gab einen Stare-Down und das fand ich sehr gut. Mark Henry ist nicht abgehauen, sondern ja. Ja, hat sich entgegengestellt. Ja. Genau. Hat allerdings dann auch die sogenannte Mito-Clothesline sich eingefangen. Ja. Ja, wie fandest du das? Also, ich fand es eigentlich schon mal ganz gut. Ich muss auch sagen, der Aufbau dieser Fehde, der finde ich echt großartig. Er ist einfach, aber es ist wirklich konsequent aufgebaut und es ist wirklich ein Jammer, dass das Match so nonchalant bei Raw einfach nur angesagt wurde. Ich hätte mir jetzt wirklich hier eine schöne Promo von Mark Henry gewünscht, dass er sagt, hier. Du hast zwar The Shield hier als Problem, aber in Wirklichkeit geht es doch darum, dass wir beide auseinanderfechten müssen, welcher der größere Hund ist. Und Mark Henry kann ja auch was an Mike, oder? Ja, doch. Bestimmt. Also er hat wirklich, promotechnisch ist er zurzeit wirklich auf dem Top seiner Karriere und finde ich echt schade, dass man das nicht ausnutzt. Aber andererseits, Es ist halt auch nur ein 5-Minuten-Filler-Match für WrestleMania, wo es auch nur darauf ankommt, dass man wahrscheinlich den Finisher von Ryback. Ja. Shellshock. Ja. Ja. Dass man den Shellshock gegen Mark Henry sieht. Ja, dann kam ein Match. Oder? Ja doch. Dann kam Match zwischen Dolph Ziggler und Kofi Kingston, wie bei War. Ja, genau das gleiche. Falls es jemand verpasst haben sollte und die Begegnung nicht 100-mal gesehen hat. Ja. Es gab noch eine Gastkommentatorin. AJ, ja. Wie hat sie dir denn gefallen? Ja, doch ganz gut. Immerhin. Ich meine jetzt nicht das Aussehen, ich meine den Kommentar, ne? Ja, doch. Den fand ich. Sie hat sich ja auch am Ende ich glaube, Beinerz und so, also doch, schöne Sprüchchen. Ich finde es gut, wie man immer noch dezent ihre Verrücktheit durchspielen lässt. Sie hat sich ja nicht normal hingesetzt, sondern sie hat ganz komisch auf den Tisch gekniet, ne, oder? Ja, so hätte ich mich nicht hinsetzen können. Ja. Ich weiß auch nicht. Wenn sie das bequem fand, ja. Nein. Sah merkwürdig aus, aber das sind so die Kleinigkeiten, die mir gefallen bei AJ und ja. Doch. War ganz gut. Ja. Ja, was kam dann? Ja, dann ging es Backstage und Sheamus und Big Show streiten sich immer noch. Und das, obwohl beide doch, das haben wir vergessen zu sagen, weil das Miss-Segment so schrecklich war. Am Ende des Miss-Segments wurde ja noch ein Six-Man-Tag-Team-Match festgesetzt. Und zwar gegen wen? Gegen noch nicht bekannte Leute. Richtig, du bist nicht auf meine Falle reingetappt. Sehr Nein. schön. Die wurden noch nicht bekannt gegeben. Es wurde einfach nur gesagt, Six-Man-Tag, ihr müsst euch beweisen. Ich glaube, das hat Booker T vergessen. Er sollte es vielleicht machen, aber hat es vergessen. Stimmt, das könnte auch sein. Aber andererseits, naja, 3MB, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass die da gezittert hätten. Ja. Nein. Naja, auf jeden Fall gab es Spannungen und naja, dann kam Jack Swagger rein und hat sich nochmal damit gebrüstet, wie er Alberto Del Rios Personal Ring Announcer, Ricardo Rodriguez, den Patriot Act verpasst hat. Ja, und dann kam es auch dann zum Match gegen Chris Jericho, ein Rematch. Ja, wie fandest du dieses Match? Ja, doch, ganz okay. Mir gefällt jetzt auch Chris Jericho eigentlich ganz gut. Ja, also wenn man mal die schlimmen Haare von ihm übersieht, dann er ist einfach, er hat zwar absolut kein Spotlight und keine Position und er wirkt irgendwie verloren, aber dass er sich trotzdem noch aufrafft und jedes Mal mit eines der besten Matches zeigt, beweist einfach, was er für ein Profi ist. Ja, und auch und dieses ich Match. Glaub, oh, sorry. Ja. Nein, wenn man das letztes Jahr nicht so verkackt hätte, hätte man da auch eine riesige Fete draus machen können. Mit Team Punk. Oh, ja. Du meinst noch einmal? Mhm. Oder meinst du letztes Nein, Jahr? Nein, ich meine, sein können? Letztes Jahr, also die Fehde. Ja, das stimmt. Also ich fand das Match zwar wirklich, wirklich sehr, sehr ansehnlich, aber, ja, aber der Aufbau war doch sehr, sehr holprig und naja. Ja. Was hingegen nicht holprig, sondern quasi über die Bühne geschwebt kam, war Fandango. Ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben, aber auf einmal haben sie seinen großen Torbogen mit den Flatterbändchen aufgestellt und mitten im Match ist er reingekommen. Was war da deine erste Reaktion? Keine Ahnung. Verwunderung, dass sie es so schnell geschafft haben. Ja, und was er da sollte auch. Ich habe ja echt gehofft, dass sie das nicht gegen Chris Jericho bringen, aber es sieht wohl doch so aus, als ob die beiden ein Match haben, denn er ist das erste Mal handgreiflich geworden, der gute Fandango. Was hat er denn gemacht? Ja, was hat denn der gute Fandango, oder wie, ich spreche ihn mal richtig aus, dann kann ich auch sagen, was er gemacht hat. Fandango. Nein, das nicht? Muss mehr aus dem Bauch rauskommen. Fandango. Naja, ich kann immer trotzdem sagen, was er gemacht hat. Besser geht's. Nämlich eine Top Rope. Eine Leg Drop. Ja, also Leg Drop würde ich das nicht nennen. Er hat sowas, das sah aus wie so ein komischer Capoeira-Kick, ne? Also er hat sich irgendwie oben festgehalten und weiß der Geier wie? Er ist ja ein bisschen gelenkiger als ich. Hat er es geschafft, seinen Fuß dann wirklich über das Top Rope zu schwingen und hat damit Chris Jericho getroffen, als der Ringrichter nicht zusah. Und ja, Jack Swagger, Profi wie er ist, hat es eiskalt ausgenutzt und tatsächlich nach ungefähr 10 Minuten Und der Swagger Bomb wurde doch tatsächlich Chris Jericho gepinnt. Ja. Das war's dann auch für das Match. Und ja, danach kam ein Backstage-Segment, nämlich sprach Big Show nachdenklich über die Notwendigkeit, mit Orton und Sheamus am gleichen Strang zu ziehen zu müssen, um dich hier zu besiegen. Ja, meinst du denn, man kann Big Show trauen? Nein. Eher noch nicht. Gut, gucken wir mal. Ja, das nächste Match hat mich auch wieder sehr verwundert. Road Scholars gegen Brutus Clay und Tensai. Ich weiß nicht, die habe ich gefühlt auch schon lange nicht mehr gesehen. Ja, ich kann zu dem Match eigentlich nichts sagen, da ich glaube, ich habe mir da was zu essen gemacht. Oder? Ja, es ging ja auch nur eine Minute und es endete in einem wilden Brawl aller kurz nach 10, 8 Beteiligten, denn sowohl die Road Scholars als auch Brutus Clay und Tensai haben ja zwei Valets. Also auf Seiten der Road Scholars die Bella Twins und auf der anderen Seite Naomi und Cameron, die Funkadactyls. Und ja, weißt du, was das heißt? Die Funky. Nein, weißt du, was das heißt? Ach so, ja? Ein Six-Man-Tag. Quatsch, ein. Eight-Man. Ja. Intergender-Tag. Genau. Ja, meinst du, das schafft es noch auf die WrestleMania-Card? Bestimmt. Ja, nicht auf die, ich meine auf die Pre-Show-Card. Mhm. Ja, auf stimmt, das wäre das ideale Pre-Show-Match, ja. Weil die wollen ja jetzt eine Stunde machen und deshalb glaube ich, dass es dahin kommt. Ja, denn 4 Stunden WrestleMania sind nicht genug, WWE. Nein. Wobei, ja, nee, da können die ja gar keine Überlänge machen, das geht ja nicht. Das ist schwierig. Ich glaube nicht, dass sie den Vorspann von WrestleMania verschieben, weil die Rose Scholars noch gegen Brutus Clay und Tensai wresteln. Nein, ich meine insgesamt die WrestleMania. Ja. Ja, das stimmt. Nein. Ist ja vorgegeben, ja. Ja, dann, was kam dann? Ja, Wade Barrett geht ans Kommentatorenpult und es gibt ja ein weiteres Non-Title-Match, The Miz gegen Antonio Cesaro, und nachdem die beiden ja eine erbitterte Fehde hatten, wo The Miz es nicht geschafft hat, Antonio Cesaro zu besiegen, 2 Minuten, Figure 4 Leglock, und der US-Champion tappt aus. Warum? Muss er? Warum? Das ärgert mich. Ja, nicht nur dich, also. Ich meine, The Miz gegen Antonio Cesaro wäre jetzt auch kein schönes WrestleMania-Match gewesen, aber so wie es aussieht, ist der US-Champion zurzeit total abgemeldet. Ja, warum lässt man ihn verlieren, hallo? Und dann auch austappen? Ja, austappen, das ist wirklich hier die Höchststrafe. Und ja, die haben hier wirklich klar gezeigt, dass der Intercontinental-Title immer noch wertvoller ist als der US-Title. Und ich weiß nicht, was hat Antonio Cesaro angestellt? Keine Ahnung. Vielleicht wollen sie uns deutsche Fans nur ärgern. Das wird's sein. Ja. Ja. Naja, dann The Miz, wie das natürlich ein richtiger Face macht, nimmt ihn nochmal in seinen Aufgabegriff, obwohl er schon fair gewonnen hat. Genau. Und Faces klopfen ja nie aus. Ja. Das ist immer so. Egal bei wem. Ja. Nee, also mein Punkt war, dass er eigentlich sind Faces ja fair und nach dem Kampf schütteln sie vielleicht die Hand oder nein. Er greift dann einfach noch seinen Gegner an und weiß ich nicht. The Miz, na, schlimmstes Face auf Erden. Ist, glaube ich, auch alles gesagt zu. Ja, dann kam es zu dem Six-Man-Tag-Team-Match und wer waren die ominösen Gegner, die Booker T nicht nennen wollte? Heath Slater, Jinder Mahal und Drew McIntyre. 3MB, Baby! Und sie haben auch wirklich über 5 Minuten ausgehalten, bis es dann, ja, zu dem wirklich erwarteten Ende kam, oder? Es gab doch noch eine kleine Überraschung, ne? Ja. Ja. Und was war das? Ah, naja, Es wurde ja die ganze Show wirklich sehr schön aufgebaut, dass Big Show und Sheamus Streitigkeiten hatten und Big Show hatte alles eigentlich im Sack. Hatte seine WMD ausgepackt, war bereit zu pinnen. Und dann kommt Sheamus, zeigt den Bro-Kick und staubt den Sieg ab. Ob das dem Team Spirit hilft, ich weiß nicht. Nein, ganz ehrlich nicht. Ja. Ja, zum Schluss kamen nochmal die guten Leute von The Shield rein, aber zu mehr als einem Anstar-Wettbewerb hat es nicht gereicht und ja, da war die Smackdown-Ausgabe schon zu Ende. Fazit? Naja. Hätte man auch nicht gucken müssen, ne? Genau. Ja. Also diese Woche eher hätte man eine schöne freie Woche machen können. Ja, richtig. Ja. Also. Ja. Das muss ich wirklich sagen. Ist echt schade, dass unsere erste Wochenreview, was ich finde, ist ein schönes Konzept. Werden wir vielleicht auch noch ein paar Mal öfter machen. Also mir hat das so Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ja, doch. Also die Woche war zwar nicht so dolle, aber ein bisschen was kann man ja immer noch rausholen. Ja, noch ein paar News oder ja, einfach so. Ja, haben wir sonst noch irgendwas oder? Nee, ich würde sagen, wir werden dann demnächst nochmal als Vorschau WrestleMania 28 reviewen. Genaues Datum ist noch nicht bekannt, aber ist auf jeden Fall die nächste Sendung, oder? Ja. Ja, also sie wird dann, kann sein, dass wir sie schon vorher aufnehmen, aber sie wird dann auf jeden Fall an im Donnerstag, glaube ich, vor WrestleMania online gestellt. Ja, genau. So als kleine Vorbereitung und Erinnerung, ja. Ich muss sagen, ich habe diesmal sogar noch relativ viele Matches im Hinterkopf von der letzten WrestleMania. Wie geht's dir da? Ja, doch, eigentlich alle, außer, ich glaube, was fand ich dann extrem scheiße? Nein, ob du die... Ach so, ja doch, Matches, dann habe ich sie alle, aber... Ja. Ach, war ja auch deine erste WrestleMania, ne? Ja, also meine richtig erste, wo ich sie auch live geguckt habe und so. Ah, ja. Ja gut, dann war's das, würde ich ja, sagen. Ja, ich habe noch ein kleines Ding. Schreibt mal bitte Kommentare auf Facebook oder auch unter die Episode auf der Homepage. Und ja, das würde uns mal helfen, wie ihr das seht oder was wir noch verbessern können und was genau nicht. Wie ihr seht, probieren wir ja gerade ein paar verschiedene Formate aus und ich persönlich finde diese Wochenreview ganz gut. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, wenn ihr sagt, oh, ich hätte lieber die Shows zeitnah reviewed. Können wir vielleicht sicher drüber reden. Schreibt uns einfach eure Meinung, wie ihr das fandet. Ja, und dann bin ich schon soweit, mich zu verabschieden. Ja, darf ich als erstes? Ja, macht das. Ja, dann wünsche ich euch trotz der mauen letzten Wrestling-Woche eine gute nächste Woche. Ich hoffe, dass die Road to WrestleMania noch zumindest ein kleines bisschen an Fahrt nimmt. Die Matches stehen zwar eigentlich schon fest, aber naja, vielleicht hauen so noch ein, zwei interessante Angles raus. Und ansonsten würde ich mich verabschieden. Der Talisman wünscht allen viel Glück. Ja, dann auch von meiner Seite hoffentlich eine gute nächste Woche und macht es gut. Habt noch ein bisschen Spaß am Wochenende und damit ciao.